Das Biest bleibt breiter als die Panzerwand. Lazarett, mein Vater stürmt jedes Land. Ich hab die Afro-Bräune, weil ich für die drei nicht versäume. Kano gibt dem Biest Bombenqualität. Cheyenne, meine Majestät. Gott sagt, scheiß auf alle, das Biest, er ist dreifacher guter Junge. Ex, hüte deine Zunge, du verfickst mit deinen Zigaretten Tag für Tag deine Lunge. Bei der Autopsie gehst du auf die Knie, wie ein Vieh, meine Prinzess, der steht Taichi. Das Biest wird weltweit gestalkt, von den Chickas wollen sie mein Snickers, der Tag in Köln. Und vergessen, mein Köln wird ganz Köln auffressen. Die Punchline hat gesessen, dieser Beat fetzt. Ed, Ex, du hast das Biest unterschätzt. Akku ist gefragt, wie massiv oder 50 Cent. Ich geb nicht 50% in meiner Karriere, sondern 103%. Es dauert nicht lange, bis DSDS mein Können erkennt. Und da hat schon der Teufel an der Tür geschellt. Das Biest hat die Hölle brutal geprellt. In meiner Kindheit wurden 1000 Urteile gefällt. Hab den Apfel für Schnifflitschen geschält. Am Ende grenzenlos auf Papier das Gesetz und die Liebe gequält. Ihr wollt wissen, warum hab ich keinen Arbeitsplatz? Frag doch mal die Staatsanwaltschaft. Denkt ihr schon als Kind, die Frauen der Gewerkschaft? Scheiß auf Genossenschaft, Erbschaft, ohne Fleiß kein Preis. DSDS, auch das Biest schon ganz heiß. Don Röschen, wenn sie das Biest sieht, verliert sie ihr Höschen. Don Röschen, meine Line hauen so schnell Fame in die Charts wie Hyperstrike Sweet Talk. Passe auf mein Tomahawk. Ex, ich bin am Schachzug, hab von allem genug. Mach, bis ich dich stalk. Das Biest wird es dem Universum zeigen. Ihr werdet euch vor mir verneigen, verbeugen. Meine kleine Prinzess wird das Biest Richtung Erfolg begleiten. Sie wird Richtung Paradies auf dem letzten Einhorn reiten. Sie ist neun, ich fühle mich unsterblich als Dada. Jedes Mal, wenn ich von ihr träume, ich kämpfe um meine drei als Vater. Für mein Fleisch und Blut nicht, dass ich zu viel versäume. Verliere niemals den Mut, bin der Klöckner von Notre Dame. In Akkus Schloss heißt es für meine Cheyenne Yummy Yum. Ex, das Biest hat dich mit dem Mittelfinger gefistet. Bin in der DSDS Ehrenkartei gelistet. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land? Natürlich meine Prinzess. Junge, mach keinen Stress, sonst gibt's mal auf die Fresse. Wir zwei bezahlen nur mit Cash, ihr stinkt wie Trash. Meine Liebe zu meiner Prinzess, so schnell wie Flash. Das Biest verehrt seine schöne Junge, spuckt keine Töne. Deine Augen sind schöner wie die Sterne, wo vom Himmel fallen. Tut dir einer was, wird das Biest ihn akromäßig knallen. Du wirst fallen wie Goliath, Größe hat nichts zu sagen. Wichser, kannst meine Faust fragen. Die wird wie ein Kometnagel in deine Fickfresse einschlagen. Das Biest bleibt breiter wie die Panzerwand. Nazareth, mein Tor, da stürmt jedes Land. Ich hab die Akrobräune. Die drei versäume. Meine Prinzess wird euch Ebola verseuchte neben dem Henker begraben. Prinzess, du bist reiner wie das Paradies. Deutsche Panzer rollen wieder Al-Qaida. Meine Prinzess hat eine Topmodel-Figur. Deine Schönheit, Wunder der Natur. Kano ist für mich wie ein Bruder. Ex, du Luder, Schluckhau, akromäßig auf den Puck-Quader. Die sind nur neidisch, alles Motherfucker, Cheyenne. Dein Dada gibt dir den Schlüssel seines Herzens in die Hand. Wir zwei haben auf diesem Universum die Macht. Es kracht, Glück lacht, Dada hat's richtig gemacht. Ex, du trugst dreimal mein Stolz mit in deinem Bauch. Wer wurde als Baby getauft mit Weihrauch? Das Biest zerschmettert, du Webszene. Kleine hast schöne Beine am Ende und am Strich. Das Recall geschafft, nichts verpasst. Scheiß auf den Knast. Die Liebe gewonnen wie zerronnen. Das Biest bleibt breiter als die Panzermann. Nazareth, mein Tor, da stürmt jedes Land. Ich hab die Akrobräune, weil ich für die drei nicht versäume. Dagobert Duck wacht, bis das Biest dich abfuckt. Kana, ob Medusa, der Teufel, Ex, Haters oder Goliath. Wir fahren Richtung Glück auf dem richtigen Pfad. Junge Hellboy, lad die Waffen für die Affen. Gorillas im Nebel, eure Mütters zogen am falschen Hebel. Das Biest bleibt breiter wie die Panzermann. Nazareth, mein Vorderstürm, jedes Land. Ich hab die Akrobräune, weil ich für die drei nicht versäume. Dagobert Duck, warte, bis das Biest euch abfuckt. Kana, nix Fluch der Karibik. Ich geb's meinen Bitches ganz schick. Dieser Trick wie ein Kickflip. Yeah, ich hol mir den schärfsten Dick.